Was gebietet uns das fünfte Gebot? Das fünfte Gebot gebietet uns, unseren Feinden zu verzeihen und alle Menschen gegenüber wohlwollend zu sein. Das ist eigentlich das Wesen der Nächstenliebe. Im christlichen, im tugendhaften Sinn ist das Wohlwollen, dem anderen Gutes wollen. Und das muss man eben bestehen. Ja. Und die Feindesliebe, den Feinden zu verzeihen und selbst seinen Feinden Gutes zu wollen, wohl zu wollen. Weil es geht uns nichts an im Letzten, warum er uns beleidigt hat, was Schlechtes getan hat, wir sind nicht der Richter über ihn oder über sein Gewissen. Wir müssen sich vor ihm in Acht nehmen und so weiter. Schlechter Mensch ist gut. Das lernt man dann, das ist ganz normal, aber man muss sich trotzdem das Seelenheil wünschen und so weiter. Kann nichts Schlechtes wünschen.